Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal kleines Update zur Room Tour. Die Planung ist voll im Gange. Ich habe die Room Tour natürlich nicht vergessen, das ist ja völlig klar. Ein Mann, ein Wort, die Room Tour kommt. Ich sagte auch, nagelt mich bitte nicht auf den Tag fest. Aber es wird jetzt bald soweit sein. Also der zweite Mann ist voll im Bilde und das wird jetzt zeitnah passieren, dass wir das hier schön einmal durch alles filmen können. Und ich werde den Garten vorher nochmal, also bei mir ist es super ordentlich, ich kann hier sofort mit der Kamera durch, brauche nichts putzen, bei mir ist mal alles soweit glossy. Das Einzige, wo ich ein bisschen schnuderig bin, ist immer so mit meinem Garten, mit dem Rasenmähen. Und aber wie gesagt, das werde ich noch machen, weil ich will euch auch hier schön auch von draußen das Ganze zeigen können, was für eine schöne Feldrandlage ich hier habe und so weiter. Und natürlich auch meine minimalistische Einrichtung, weil wie gesagt, ich brauche nur das, was ich brauche und alles andere brauche ich auch wirklich nicht. Und auch in Anbetracht dessen, dass ich erkannt habe, wenn ich jetzt hier zum 31.12.2021 wieder ausziehe, dann auf Vanlife gehe zum Beispiel. Was soll ich mit einem Sofa für 2000 Euro? Was soll ich mit einem 70 Zoll Flachbildschirm oder mit einer schönen Schrankwand LED beleuchtet oder irgend so ein Shiggy oder einen edlen Esstisch aus Glas von irgendeiner hochwertigen Firma, nur um bei irgendwelchen Leuten Eindruck schinden zu können? Wie gesagt, aus dem Alter bin ich raus. Vor ein paar Jahren hätte ich das mit den Möglichkeiten, die ich habe, definitiv getan. Ich habe mich wunderbar eingerichtet, um alleine auch die jungen Frauen begeistern zu können, was ich alles habe und wie ich die beeindrucken hätte wollen früher. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal so werde. Mich interessiert es überhaupt nicht mehr. Also ich möchte überhaupt gar keine Frau mehr beeindrucken und es geht mir nur noch um mich und die Dinge, die ich brauche. Nur mal so als kleines Beispiel, wenn man sich mal was Gutes gönnen will. Also wie gesagt, ich gucke kein Fernsehen, also habe ich kein Fernsehen. Ich mache hier alles an meinem PC beispielsweise und dann gönnt man sich auch mal so einen hochwertigen Kopfhörer zum Beispiel, kann man ja mal googeln, einfach nur für die Soundqualität. Das kostet dann einfach mal ein bisschen mehr Geld. Ich will damit auch keinen, ich mache jetzt hier keinen Link-Spaß oder sowas, das ist mein Kopfhörer oder so, alles Hokuspokus. Es geht halt darum, wenn man sich jetzt mal was Gutes gönnen möchte, zum Beispiel, das ist jetzt so ein Beyerdynamic Kopfhörer, der kostet viel Geld, weil ich den auch nutze. Also ich höre Musik, ich zocke hier abends eine Runde mit meinen Kumpels und dann lege ich auch Wert darauf, dass ich diese Qualitätsstufe halt einfach habe, weil das nutze ich und das macht mir Freude. Aber ein Fernseher, wie gesagt, würde mir keine Freude machen, ein Sofa würde mir keine Freude machen, weil ich sitze hier. Oder ich liege im Bett. So, das ist hier so ein toller Stuhl, den kann man hier so schön zurückmachen und so weiter. Also man kann sich wirklich bequem machen. Ich brauche nichts. Also das hätte ich nie gedacht, aber ein Mann alleine braucht wirklich nichts. Und wie gesagt, nur das, ich will nur noch das in meinem Leben haben, was ich auch, ja, ein bisschen mehr, klar, Dinge sind nicht so schlecht, aber im Wesentlichen nur noch das, was ich brauche. Und vielleicht noch ein ganz klein bisschen mehr, aber keine vollgestellte Bude mehr mit Plünnen, mit irgendwelchen Möbeln, ja, dass ich alles überhaupt nicht brauche. Ja, wie gesagt, wenn ich das vergleiche, die Frauen, die brauchen immer alles, die brauchen für alles ein Möbel und dann, wenn ich überlege, meine Ex hatte beispielsweise an jeder Tür, hat die so Haken dran und an jede Tür hängt die irgendwas dran. So ein kleines Blechpferd, macht man die Tür auf, klong, dann klongt das Ding gegen die Tür. Oder überall an den Türen hängen Jacken und hier und da, und überall hängt was, überall steht was. Und überall brauchen die Deko und dann brauchen die noch Deko für die Deko. Also das ist unglaublich. Dann gibt es noch eine Deko, die man an die Deko ranklippen kann und so. Also das ist mir einfach too much. Ich brauche das nicht. So, und das werdet ihr auch sehen, wie ich hier lebe. Also wirklich auf das reduziert, was ich tatsächlich brauche. Und so macht mir das Leben auch Spaß. So kann ich schnell putzen, so sauge ich hier ruckzuck durch mit dem Staubtuch, zack, zack, zack. Es ist alles in atemberaubender Geschwindigkeit erledigt. Und das ist natürlich effizient und das macht auch Sinn. Ja, Männer, dann war ich heute schon wirklich aktiv. Ich war schon beim Sport. Ich habe für Kimber schon eingekauft. Er brauchte neues Futter. Da waren wir schon zweimal draußen. Jetzt schläft er gerade da, der große Bär. Und nachdem ich jetzt das Video gemacht habe, achso, im Gym war ich auch, Brust habe ich schon trainiert, das habe ich auch schon abgehakt, weil ich musste heute alles so ein bisschen komprimierter machen, ein bisschen schneller machen. Wie gesagt, Kundenkorrespondenz habe ich auch schon eine Menge erledigt heute Morgen, einfach, dass ich jetzt hier das Video machen kann und dann macht meine Tierärztin auch um 17 Uhr auf und dann fahre ich auch mit Kimber direkt gleich los. Also die hat bis 19 Uhr auf, irgendwann in diesem Zeitfenster, damit sie sich den großen Träumer mal angucken kann, weil er hat sporadischen Durchfall quasi. Und das, also mal ist es gut, mal ist es weniger gut. Und ich möchte einfach, dass es angeguckt wird. Ich möchte, dass es ihm gut geht. Ich möchte nicht, dass er Bauchschmerzen hat oder dass irgendwas nicht stimmt. Ich will, dass es halt einfach überprüft wird. Ich habe jetzt hier auch schon so eine Futterumstellung gemacht und habe ihm auch schon so Nahrungsergänzungsmittel, gibt es auch für Hunde, dass die wirklich Zink, Mangan, Magnesium, Vitamin D3 und so weiter, das brauchen die genauso wie wir Menschen. Und dementsprechend habe ich auch schon so zwei hochpreisige Nahrungsergänzungsmittel für ihn, die kriegt er jetzt zweimal am Tag, um einfach, falls da ein Mangel ist, das schadet nicht, also das kann man geben, das ist alles keine Medizin, wenn man so will, ist einfach nur Nahrungsergänzung. Und da hoffe ich, dass er das kriegt, was er braucht. Da spielt es auch keine Rolle, was es kostet. Und trotzdem möchte ich, dass die Tierärztin jetzt auch nochmal guckt. Und ich will einfach auf Nummer sicher gehen, weil, wie gesagt, er soll keine Bauchschmerzen haben, er soll nichts zu leiden haben. Und ja, da kümmere ich mich gleich drum. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos soll sein NoFap und NoPMO. Und meine Meinung dazu. Also NoFap ist klar, also quasi keine Hand an sich selber anlegen und bis zum Höhepunkt quasi. Und NoPMO beschreibt quasi das Gleiche, also kein, ich drücke mich so ein bisschen, ich fliege hier so ein paar Schleifen, damit ich, wie gesagt, ich möchte, dass die Message möglichst viele Männer erreicht. Und deswegen verzeiht mir, wenn ich um den ein oder anderen Begriff so ein paar Kurven fliege. Also kann ja jeder von euch googeln, PMO, NoPMO. P steht in dem Fall für, ich fliege jetzt meine Schleife, für Erwachsenenfilme mit Vollkontakt. M steht für selbst an sich Hand anlegen. Und O steht dann für das, was darauf folgt, das Happy End. Und was ist meine Meinung dazu? Und da habe ich also wirklich eine gefestigte Meinung dazu, die auch auf meinen Erfahrungsschatz basiert. Und das möchte ich unbedingt auch gerne auf die Nachfrage gerne mit euch teilen. Und da geht es einfach darum, wir haben ja in unserem Gehirn ein Belohnungssystem. Und dieses Belohnungssystem basiert auf mehreren Neurotransmittern, die dann da ausgeschüttet werden, an Neurotransmittern, also an Neurorezeptoren dafür andocken. Und das löst dann in uns dieses Feel-Good aus. Ich fange mal an beispielsweise mit einer ganz simplen Geschichte. Computerspielhersteller arbeiten beispielsweise damit, wenn jemand von euch noch das erste Unreal Tournament kennt. Wenn man dann da mehrere Abschüsse gemacht hat, hieß dann plötzlich Ultra Kill und Monster Kill. Und das sind so ganz einfaches Beispiel dafür, okay, das fühlt sich gut an, also das fühlt sich nach Erfolg an. Ich habe jetzt, ich habe so viele mitgenommen und jetzt noch den Ultra-Kill, ja! So, und dann, das führt auch zu einer Dopaminausschüttung und deswegen machen die das auf diese Art und Weise. Beispielsweise ist das, ich habe ja auch viele Jahre in meinem Leben geraucht, da ist es auch so, dass der Zigarettenrauch beispielsweise triggert ja diese Dopaminausschüttung. So, da wird vermehrt Dopamin ausgeschüttet. Und dieses Dopamin geht dann an die Rezeptoren dafür ran und dann kommt dieses kurze Zufriedenheitsgefühl. Und jetzt ist es ja so, dass der Mensch sich aber an dieses Zufriedenheitsgefühl gewöhnt. Und dann raucht er mehr. Dann reicht diese eine Zigarette nicht mehr. Und da ist dann auch die Schwelle zwischen Genuss und Missbrauch. Das heißt, da wo man dann eine Zigarette raucht und hat dieses kurze Zufriedenheitsgefühl, das natürlich nur eine Illusion ist, das merkt man dann auch in dem Moment, wo man dann jetzt, wenn man jetzt beispielsweise aufgehört hat zu rauchen und man wird dann wieder rückfällig, dann sieht man beispielsweise die anderen rauchen oder das eigene Gehirn, dieses Belohnungssystem geht los, wenn man daran denkt und Dopamin wird ausgeschüttet, das dann letztlich zu dieser Handlung führt, dass man sagt, ich will dieses Gut, dieses Feel-Good haben. Und dann greift man wieder zu einer Zigarette, dann wird man rückfällig, dann raucht man diese Zigarette. Während man das tut, kommt auch wieder dieses Feel-Good auf. Und nachdem man die Zigarette dann geraucht hat, dann geht dieses Feel-Good gleich wieder weg. Dann ist der schlechte Atem, weil man ja so lange nicht geraucht hat, die Geschmacksnerven und so, alles ist sensibilisiert. Dann schmeckt man diesen schlechten Geschmack wieder auf der Zunge. Riecht an seinen Klamotten, alles wieder verpegt. Und dann fragt man sich, wofür habe ich das eigentlich getan? Für dieses kurze, dreckige High, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und dann ist aber die Gefahr sehr schnell, dass dieses Dopaminsystem, das ist übermächtig. Also da muss man wirklich die Kontrolle drüber bewahren, weil es genau das ist, was uns Menschen zur Handlung animiert. Also auch Handlungen, die uns schaden beispielsweise. Und genauso ist das beispielsweise mit dem NoFap oder mit dem Fappen. Also dieses sich selber zu pleasen, führt natürlich dazu Dopamin- und Serotonin-Ausschüttung. Und das fühlt sich gut an. Und dann kommt das Happy End und dann kommt die Post-Nut-Clarity. Also diese Oh ja, okay. Dafür jetzt, für dieses kurze High, für dieses kurze, dafür habe ich das jetzt nötig gehabt. So, und wenn man erstmal an diesem Punkt ist, dann ist man auch in der Lage, wenn man das erkannt hat, die Kontrolle zu übernehmen. Und deswegen habe ich gerade die Schleife geflogen mit dem Rauchen oder mit dem Computerspielen, weil das alles miteinander verbunden ist. So, jetzt ist es so, wenn man jetzt regelmäßig am Fappen ist, beispielsweise jeden Tag, dass da sich eine Gewöhnung eintritt und dass man da auch sich daran gewöhnt, dass man sich jeden Abend dieses Feel-Good gönnen möchte. Dass man sagt, ah, so, der Tag war anstrengend, ich bin gestresst, ich brauche eine Entspannung. So. Und dann macht man sich diese einschlägigen Filme an, diese Erwachsenenfilme mit Vollkontakt und fängt entsprechend an. So, Dopamin wird ausgeschüttet, dieses Belohnungssystem wird getriggert, es tritt dieses Feel-Good ein und ja, so. Jetzt ist es aber so, dass dieses Feel-Good auch ein Gewöhnungsprozess sich einstellt. Das bedeutet, irgendwann löst die gleiche Handlung nicht mehr das gleiche Feel-Good aus. So, wie beispielsweise, ich will euch mal ein ganz simples Beispiel jetzt hier von meinen YouTube-Videos. So, als ich jetzt vor 2-3 Monaten damit angefangen habe, war es Wahnsinn, dass innerhalb von einem Tag 100 Leute mein Video geguckt haben. Jetzt gucken über Nacht 1000 Leute mein Video. Und ich habe mich daran gewöhnt. Das löst nicht mehr das gleiche Feel-Good aus, wie als noch 100 Leute über Nacht meine Videos geguckt haben. Da habe ich gedacht, wow, krass, 100 Leute über Nacht gucken meine Videos. Jetzt ist es schon Standard, dass 100 Leute über Nacht meine Videos gucken. Da kann ich jetzt aber auch nichts für. Das ist dieser Gewöhnungsprozess. Und ich komme ja auch aus einer langen Beziehung und da ist das ja auch so, dass man dann irgendwann, und das kennt ja jedermann, nachdem dann der anfängliche Vollkontakt abgeschwacht ist, und das passiert ja in jeder längeren Beziehung, das weiß jedermann, der eine 4-jährige Beziehung hat noch nicht, also eine Beziehung, die 4 Jahre andauert, ich würde sagen, da läuft noch was, 5, 6 auch noch, aber 7, 8 ist schon eine sehr kritische Phase. Ich würde sagen, in Beziehungen, wo Männer 8 Jahre mit einer Frau zusammen sind, 9, 10 Jahre mit einer Frau zusammen sind, ich würde mal vage behaupten, da läuft nicht mehr viel, Ausnahmen sollen immer die Regel bestätigen, aber in der Regel ist das so, und der Mann hat natürlich ein natürliches Bedürfnis. So. Und auch ich war mal in dieser Schleife drin, dass ich dann abends gesagt habe, okay, schönes Filmchen angemacht und gib ihm. Für dieses Feel-Good und für diese Erlösung. Jeder Mann kennt es, brauche ich nicht genauer erklären. So, jetzt habe ich aber auch irgendwann gemerkt, dass mich ein langweiliges Filmchen, sage ich mal, irgendwann nicht mehr diesen gleichen Effekt. Also es trat schon eine gewisse Gewöhnung ein und ich brauchte schon, das, was ich sehe, musste schon eine Nummer härter werden. Also das musste schon eher so Richtung 50 Shades of Grey gehen. Also ihr wisst, was ich meine. Und das musste schon, also eine normale Standardnummer, wo die Frau nicht sehr devot und sehr dominant behandelt wurde, hat mich beispielsweise am Ende gar nicht mehr angesprochen. So, das heißt, es hat sich schon eine Gewöhnung eingestellt und ich brauchte schon eine Steigerung, um diesen gleichen, um dieses gleiche Happy End Erlebnis oder dieses gleiche Feel Good zu erreichen. So, und danach kommt natürlich wieder dieses Down, Post-Nut Clarity nennt sich das ja im amerikanischen Sprachgebrauch. Also nachdem man dann sein Happy End hatte, diese Klarheit, die sich dann einstellt, ja dafür habe ich jetzt diesen ganzen Film gemacht, hat sich ja quasi gar nicht gelohnt. Weil jetzt bin ich down, jetzt ist dieser Drive weg, jetzt ist diese Power weg. So, und aber trotzdem sagt dieses Belohnungssystem, also dieses Dopaminsystem beispielsweise am nächsten Tag, das hat sich darauf eingestellt, dass es ein Feel-Good gibt. Und das kann dann die Kontrolle übernehmen und man will wieder dieses Feel-Good und man macht wieder ein Filmchen an und schon sitzt man da wieder und gib ihm. So. Dann habe ich aber für mich jetzt auch erkannt, ich habe mich auch mit der Thematik und dank auch vielen anderen YouTubern, ich habe mich damit beschäftigt und habe dann erkannt, dass das zum einen erstmal nicht natürlich ist, weil unser Gehirn nimmt ja, also wir sind ja vor 100 Jahren gab es diese Bildschirmtechnik nicht. Wir Männer hatten nicht die Möglichkeit, zu jeder Tageszeit unsere Tür abzuschließen quasi. Auch junge Männer heute, die schließen ihr Kinderzimmer ab und gib ihm. Diese Möglichkeit gab es früher nicht. Man hatte nicht die Möglichkeit, nur einen Klick entfernt oder mit seinem Smartphone Zugang zu solchem Material zu bekommen. Und das menschliche Gehirn ist meiner Meinung nach nicht darauf geeicht, diese Art von Content zu konsumieren. Das bedeutet, das Belohnungssystem des Menschen wird damit quasi reingelegt. Weil der Mann soll ja etwas leisten, das ist ja von der Natur so angelegt, also er muss quasi stark sein, er muss dominant sein, er muss maskulin sein, er muss Muskeln haben, er muss Testosteron in sich haben. Er muss eine gewisse Ambition haben, eine gewisse Dynamik, eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit, das wiederum vom Testosteron kommt. Und all diese Eigenschaften, und damit strebt er zu mehr, und all diese Eigenschaften geben ihm Zugriff zum Weibchen. So. Und weil sie sich davon angesprochen fühlt. So, jetzt ist es aber so, dass, ich habe mal eine Studie dazu gelesen, könnt ihr selber mal nachgoogeln, ist hochinteressant, wenn ihr jetzt Gib ihm macht bis zum Happy End, dann seid ihr auf dem niedrigsten Stand von eurem Testosteron. Also Testosteron-Level kracht wirklich in den Boden rein. So, weil ihr das damit dann mit eurem Happy End-Schuss quasi rausgebt. Das Testosteron wird, wie gesagt, da unten dann in den beiden im Beutel produziert. Und wenn es dann zum Happy End kommt, dann habt ihr quasi euer Testosteron rausgegeben. Dann seid ihr auf einem Tiefpunkt, was euer Testosteron angeht, euer Testosteron-Level. So, jetzt wird Testosteron und das, was ihr dann da rausgegeben habt, eure Gene und so weiter, wird dann neu produziert. Und deswegen habe ich mal eine Studie gelesen, auch interessant, dass ihr dann nach circa 7 Tagen 100% mehr Testosteron habt, als ihr vorher hattet. Das ist auch interessant. Aber erstmal seid ihr auf einem Tiefpunkt. So, und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr euch jeden Tag diesen Tiefpunkt gebt, kommt ihr mit dem Testosteron gar nicht mehr hoch. So, das führt wiederum dazu, dass man keinen Drive hat, dass man nicht ambitioniert ist, dass man nicht maskulin ist, dass man nicht durchsetzungsfähig ist, dass der Muskelaufbau leidet, die Blickkontaktfähigkeit leidet, weil Testosteron ist nun mal das Hormon der Männer. Und damit hat man natürlich auch eine gesunde Angriffslust. Ich rede nicht von einer negativen. Ich rede von einer gesunden Angriffslust. Auch was das andere Geschlecht beispielsweise angeht. Weil die Frauen, und da sind wir auch im Bereich der Pheromone, ich bin der Meinung, dass wenn man regelmäßig am Feppen ist und immer wieder seinen Testosteronspiegel senkt, dann kann das Weibchen, das ist nicht bewiesen, also das ist nur meine persönliche Meinung, bin ich der Meinung, dass sie das merkt sie. Also wie die Tiere mit ihren Pheromonen spüren, wann die richtige Zeit für die Paarung ist oder für was auch immer, spüren das die Menschen auch. Und daher kommt ja die Redewendung, den anderen nicht riechen können. Oder den anderen gut riechen können. Und das ist für mich diese Pheromon-Geschichte. Und da glaube ich, dass die Frauen genau merken, was habe ich da für einen Mann? Ist der Beutel prall gefüllt? Ist der ambitioniert? Ist der positiv aggressiv? Ist der durchsetzungsfähig? Hat der Ziele, die er verfolgt, die er durchzieht? Ist er sportlich? Ist, wie gesagt, der Muskelaufbau, das sieht man ja alles. Und das riecht sie wahrscheinlich auch. Und das sieht sie auch, wenn sie dem Mann in die Augen guckt. So eine positive Aggressivität, während der junge Mann, der sich laufend dieses Happy End gönnt, Kimi, ich bin gleich durch, der sich laufend dieses Happy End gönnt, der hat auch mit Frauen gar nicht diese Blickkontaktfähigkeit, der ist verunsichert, der guckt weg. So während ich den Frauen in die Augen gucke und dann guckt sie und dann merke ich ja schon, lächelt sie mich an, also hat sie mich quasi als möglichen Partner erwählt oder ist sie wahnsinnig arrogant oder was ist das für eine Art Blick? Und dass ich dann irgendwann auch so, was ist mit dir? So, dass ich so arrogant so dann pflaume. So, das kommt aber davon, wenn man diese Durchsetzungsfähigkeit hat, die wiederum daher rührt, dass man Testosteron in sich hat, was wiederum daher rührt, dass man nicht das jeden Tag weggibt. So, und deswegen ist NoFap quasi eine Sache, die definitiv meiner Meinung nach funktioniert. Also ich bin jetzt schon bei gut 30 Tagen plus, ungefähr. Ungefähr 30 Tage plus. So, und deswegen habe ich jetzt beispielsweise auch eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit. Also ich habe eine positive Durchsetzungsfähigkeit, ich bin ambitioniert, ich bin extrovertiert, ich kann nach vorne gehen und im schlimmsten Fall bin ich sogar bereit, mich zu verteidigen. Also das ist natürlich nichts, was erstrebenswert ist. Müssen wir uns hier nichts vormachen. Also ich bin kein Freund von solchen Geschichten, aber im Zweifelsfall bin ich bereit, nach vorne zu gehen und für meine Sache einzustehen. Also keiner opfert mich. Das geht nicht. Einfach nicht möglich. Weil er wird mit mir kein Opferlamm finden. Er findet einen Gegner. Und das ist etwas, was die wenigsten suchen. Und das strahlt man natürlich aus. Und deswegen ist das so eine große Sache. So, jetzt wollte ich aber nochmal zurück, und ihr merkt, es ist wahnsinnig komplex. Jetzt wollte ich nochmal zurück zu dem Thema, wir konsumieren ja diese Erwachsenenfilme über einen Bildschirm. So, Jetzt ist es aber auch so, dass unser Gehirn normalerweise dieses positive Gefühl, also dieses Feel-Good über diese Dopamin-Serotonin-Geschichte, also über das Belohnungssystem, dass das ausgeschüttet wird an den entsprechenden Transmittern, dass der Transmitter an dem entsprechenden Rezeptor andockt und dass dann dieses Feel-Good kommt. Das ist ein Belohnungssystem, das eigentlich nur eintreten sollte, wenn das, was uns widerfährt, auch real ist. Das heißt, wenn sich zwei sexy, eine 19- und eine 20-Jährige, wahrhaftig vor mir niederknien, hier, auf meinem Boden, vor meinem einfachen Holztisch, da auf dem Boden. Wenn die da beide knien und ich sehe sie wahrhaftig vor mir und sie legen den Kopf sehr niedrig und den Hintern sehr hoch und stehen jetzt tatsächlich mir zur Verfügung aufgrund meiner Alpha-Mentalität, meiner Durchsetzungsstärke, weil sie mich entsprechend bewundern, weil ich dieser Mann bin, für den sie das jetzt machen wollen und sie machen das jetzt beide, um mich zu pleasen, dann ist es gerechtfertigt, dass mein Belohnungssystem dieses Dopamin ausschüttet und mich damit glücklich macht, weil das wirklich passiert und weil aufgrund meiner wahrhaftigen Erfolge und meines wahrhaftigen Daseins das jetzt möglich ist. Und das machen wir Männer uns kaputt, wenn wir uns das über den Bildschirm holen. Weil unser Gehirn, ist, also wie es bei Matrix gesagt wird, das, was hier im Außen stattfindet, also das, was meine Augen sehen, sind elektrische Signale, die über den Sehnerv an mein Gehirn gesendet werden. Das heißt, mein Gehirn und mein Unterbewusstsein ist nicht in der Lage zu unterscheiden, ob das, was ich hier vor mir sehe, real ist oder ob das von einem Bildschirm kommt. Und da wird es kritisch. Weil jetzt mein Belohnungssystem genauso anspringt, als wäre das real. Und dementsprechend sagt mein Gehirn, das sind ja alles, wir sind ja hormongesteuert, das sind ja alles Botenstoffe, Neurotransmitter, Hormone und so weiter, Testosteron ist ja auch ein Hormon, sagt mein Gehirn dem Körper, du bist der Macker, du bist super, du brauchst dich nicht weiter verbessern, weil läuft bei dir. Aber da ist genau der Trugschluss. Und dann kommt, fehlt diese Ambition zum Sport machen, zum Muskelaufbau, zum Durchziehen von gewissen Dingen. Einfach diese komplette Motivation geht dabei raus. Und beispielsweise ich mache jeden Tag ein Video. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Ich setze mich hier hin und mache ein Video für euch. Jeden Tag. So, ich gehe jeden Tag mit dem Hund 3-4 Mal raus. Ich gehe zwischendurch noch joggen, ich fahre zum Sport, ich mache meine Kunden. Ich mache alles. Es gibt kein Limit. So, man kriegt mich quasi gar nicht müde. Ich stehe wieder auf. Und das spielt für mich auch damit rein. So, ich stehe wieder auf, ich gebe nicht auf, ich setze mich durch. Und das kommt alles, weil dieser Testosteronspiegel in mir, darauf führe ich das mit zurück, voll da ist. So, jetzt geht es ja weiter. Also dieses PMO hatten wir gerade vom Bildschirm, diese Eindrücke. Und deswegen finde ich, ist das schädlich, weil wir dann und auch die weibliche, also die Frauen, ich bin der Meinung, die merken das. Die spüren das, ob wir hier einen Mann haben, der vor Testosteron strotzt, wo Muskeln vorhanden sind, wo Durchsetzungsfähigkeit vorhanden ist. Und da fühlen sie sich dann geborgen und sicher und so weiter. Und dann reiben sie sich an dir wie eine Katze. Das spürt man. Und ich glaube, man nimmt sich damit auch mit dem Fappen und auch mit dem Konsumieren von diesen Bildschirminhalten, von diesen erwachsenen Vollkontaktfilmen, nimmt man sich die Möglichkeit, dass der Körper sich durch seine natürlichen Botenstoffe verbessert und das in echt umsetzen kann, weil das geht. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, man kann das umsetzen, draußen in der echten Welt. Man braucht sich das hier nicht angucken. Wenn man das so haben will, kann man das durchziehen. Man kann den geschäftlichen Erfolg herstellen, man kann den Muskelaufbau herstellen, man kann all das, man kann sich den Sportwagen kaufen, man muss nur darauf hinarbeiten, man muss nur weitermachen und dranbleiben. Und genau deshalb darf man sich nicht das Hormon oder den Hormonspiegel von dem Hormon senken, der euch das möglich macht. Und das ist Testosteron beim Mann. Und deswegen habe ich auch für mich gemerkt, der Weg des geringsten Widerstandes ist nur am Anfang gepflastert. Das heißt, das kurzfristige Nachgeben, dem Belohnungssystem kurzfristig nachgeben, da liegt kein Glück drin für den Mann. Das ist nur ein kurzes, dreckiges High. Und deswegen ist der Weg des geringsten Widerstands nur am Anfang gepflastert. Am Anfang muss man sich durch den Matsch schrauben, es muss sich schlecht anfühlen, dann wird es am Ende gut. Und genauso ist das, wenn man jeden Tag ins Fitnessstudio geht, wenn man jeden Tag sein Training durchzieht, seinen Lauf durchzieht, seine Kunden anruft, mit dem Hund rausgeht, alles jeden Tag einfach durchzieht. Jeden Tag ein Video macht hier bei YouTube, einfach nicht aufhört. Immer weitermachen, bis zum Ende. Und das war schon immer meine Mentalität. Ich hatte natürlich auch Hochs und Tiefs und so weiter, aber Grundzüge meines Wesens waren immer gleich. So, und wie alles im Leben sind Extreme natürlich auch nicht gut. Also es gibt ja diesen sogenannten Hard Mode beim No-PMO oder auch beim NoFap, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt den extremen Long Run, 8 Monate, 12 Monate, 15 Jahre, irgendwann, verzeiht mir meine Ehrlichkeit, aber ist meiner Meinung nach dann auch schwachsinnig, weil irgendwann ist der Mann natürlich dafür gebaut, von seiner Biologie auch dem mal nachzugeben. Aber man sollte das schon unter Kontrolle haben und in ganz dosierten Dosen anwenden. Kein sinnloses Gefäppe, kein sinnloses Verteilen von diesem wertvollen Hormon oder keine sinnlose Absenkung von diesem Testosteronspiegel. Und jetzt gibt es ja noch weitere Nuancen. Wie ist es jetzt, wenn man jetzt beispielsweise zum M übergeht, also selber Hand an sich anlegen, ohne Pi, also ohne Erwachsenenfilme mit Vollkontakt? Ich würde sagen, das ist die bessere Variante, indem man seine eigene Fantasie dann da nutzt. So war das auch, als ich beispielsweise als kleiner Bengel war. Da gab es dieses Ganze gar nicht. Das heißt, man musste das mit seiner Fantasie veranstalten. Das kennen ja die heutigen jungen Männer gar nicht mehr. Ist definitiv besser als mit diesen Erwachsenenfilmchen. Ich würde aber wirklich sagen, es macht schon Sinn, da Kontrolle zu übernehmen. Also der Captain muss an Deck, man muss die Kontrolle übernehmen und das in vernünftigen Dosen machen. Und wenn man dann da die Kontrolle übernimmt und wenn man sagt, okay, ich gehe da selber gar nicht mehr bei, dafür ist die Frau da, mir da Erlösung zu verschaffen, dann geht man noch ganz anders an die Frauen ran. Dann hat man eine ganz andere Wirkung auf die, weil man sagt, weil man da auch direkter wird, weil man da offensiver wird, weil man da auch schneller rangeht und gar nicht so versucht, so einen Eiertanz zu machen, sondern man sagt der Frau klipp und klar, so sieht das aus. Und dafür brauche ich dich und dafür kannst du heute Abend mitkommen. Möchtest du das machen? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Frauen ja sagen, wenn ihr da direkt seid. Natürlich dann wieder mit all dem Red Pill-Wissen, was da alles draus resultieren kann, mit der richtigen Vorsicht. Man muss auch dann da differenzieren, wohin man denn seine scharfe Soße jetzt abgeben möchte. Und da die Kontrolle zu wahren. Also ich habe beispielsweise mich selber mal konditioniert, ich möchte ehrlich mit euch sein, könnt ihr jeder mal probieren, das ist dann wirklich, wenn man da wirklich lernen will, die Kontrolle zu übernehmen für sich selbst. Ich habe beispielsweise selber mal Hand angelegt und habe dann für mich den Moment gefunden, dass ich gesagt habe, kurz vor Happy End aufhören. Dafür muss man schon ganz schön hardcore sein. Und das habe ich dann zweimal die Woche praktiziert, über 3 Wochen lang. Das ist Hardcore. Das ist wirklich krass. Also das steigert nochmal diesen, also das steigert also die Durchsetzungsfähigkeit, definitiv. Also wenn man das dahin führt, an diesen Punkt, wo man sagen würde, okay, jetzt wäre es soweit, dass der erlösende Moment kommt und dann sagt man, jetzt höre ich auf. Das steigert nochmal das Aggressionslevel im positiven Sinne. Ich meine es nicht im Negativen, nicht, dass man jetzt irgendwen auf der Straße sinnlos angreifen würde, sondern einfach nur im positiven Sinne. Das ist aber für mich schon Hardcore. Also da merkt man dann, okay, das jetzt so, das ist nicht mehr für jeden. Aber das zu kontrollieren, ist natürlich eine tolle Sache. Und jetzt stellt euch mal vor, für die Frauen ist es ja auch so, das ist ja auch für sie eine Bestätigung beispielsweise, dass man diesen Punkt erreicht hat im Vollkontakt. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr könnt ihr eine halbe Stunde lang richtig einen schön zum Besten geben und dann sagt ihr, ach, wisst ihr, weißt du was, so ist Schluss. Ohne, dass ihr das O erreicht habt. So, ist okay, reicht jetzt. Was das für eine Form von Kontrolle ist und was das auch wiederum für die Frau bedeutet, wie heftig, das ist ein richtiger Alpha-Mann, der ist ein richtiger Alpha-Mann. Das ist das Gegenteil zu dem Schnellspritzer, sage ich jetzt mal, hatte ich auch mal eine Frau, die mir erzählt hat, sie hat ihm nur die Boxershorts runtergezogen und da war es schon durch, das Thema bei ihm. So. Ja, also, ihr merkt, das ist dieses Belohnungssystem, da kann man viel verrückte Sachen mitmachen und damit wird auch viel verrückter Kram in unserer Gesellschaft betrieben. Also, das ist beispielsweise jetzt, wie ich es geschildert habe mit den YouTube-Videos, der Gewöhnungsprozess hat sich eingestellt. Also, mir ist jetzt normal, dass jetzt von heute auf morgen dieses Video 1000 Mal angeguckt wird. Das ist jetzt Standard. Das weiß ich jetzt. So, das heißt, das löst nicht mehr das gleiche High aus. Ich werde nie vergessen, wie ich mich damals, wir haben mal hier ein Dorf weiter gewohnt am Mittellandkanal, da war ich noch auf der Realschule in der 7. Klasse und da bin ich mit dem Fahrrad zum Yachthafen gefahren und habe eine Zigarette geraucht. Vorher habe ich gar nicht geraucht. Ich war quasi Nichtraucher. Und diese Zigarette, die ich da geraucht habe, die werde ich nie vergessen. Die werde ich nie vergessen. Das ist unglaublich. Die hat ein Dingens ausgelöst im Kopf, also eine Ausschüttung von diesem, ich habe dann da gelegen, mir die Wolken angeguckt und von dieser einen Zigarette war ich richtig also positiv euphorisiert. Verrückt, das werde ich nie vergessen. Das hat nie wieder, von den tausenden Zigaretten, die ich geraucht habe, hat keine mir wieder dieses Gefühl. Also das heißt, dann war ein, eine Gewöhnung ist eingetreten. Und genauso ist das mit dem Fappen quasi auch. Da tritt eine Gewöhnung ein, man braucht eine Steigerung, man braucht intensiveres Bildmaterial, man muss das öfter machen und so weiter. Und dann reicht einem quasi auch dann der Anblick von einer gewöhnlichen, also von einer normalen Frau, das reicht dann gar nicht mehr, weil man so darauf konditioniert wurde, das Gehirn so darauf konditioniert wurde, dieses Belohnungssystem, dass man immer mehr diesen intensiven Reiz braucht, dass ein leichter Reiz gar nicht mehr ausreicht. Und davon muss man quasi runterkommen. Und deswegen ist NoFap auch nur ein Teil, oder dieses NoPMO ist auch nur ein Teil dieses ganzen Dopaminfastens quasi. Sein Gehirn also quasi so wenig wie möglich davon zu geben, um die echten, Freuden des Lebens auch wieder genießen zu können. Das ist dann nur, wie der eigene Hund einen anguckt oder wenn er schläft und freut mich, dass Kimber da glücklich, zufrieden schläft und tief atmet und wenn er träumt, freut mich das. Und ich habe auch gemerkt, wie diese Welt mit meinem Gehirn und meinem Belohnungssystem viel, viel Hokuspokus betrieben hat. Und also wie gesagt, NoFap ist eine ganz wichtige Geschichte, weil das wirklich hormonelle Eingriffe bei uns auslöst und unser Gehirn, wie gesagt, nicht unterscheiden kann. Und um das auch nochmal zusammenzufassen, bin ich wirklich der Meinung, dass die ganzen Botenstoffe, die wir in uns haben, wenn wir halt nicht so oft, also wenn wir da konsequent sind, dass wir auch mal 30 Tage, auch mal 60 Tage darauf verzichten, dass wir wirklich von diesen positiven oder auch länger, das muss jeder für sich entscheiden, so wie man sich fühlt halt. Aber man sollte es auf jeden Fall mal probieren und sollte das wirklich mal durchziehen, weil man dann diese positiven Aspekte wirklich spürt, diesen möglichen Muskelaufbau, den man bekommt, diese Durchsetzungsfähigkeit im positiven Sinne, diese Möglichkeit einfach so wie ich kann beispielsweise frei sprechen, ich bin beispielsweise kein Dotterkopf, also ihr könnt mich jetzt, verzeiht mir für den Angriff, das sollte kein Angriff sein, war jetzt einfach nur lustig gemeint, ihr könnt mich vor eine Menge stellen von 1000 Leuten, könnt mir ein Mikrofon geben und ich sage genau das Gleiche, was ich hier sage. Das ist für mich kein Problem. Ich werde dabei nicht rot, ich fange nicht an zu stottern, ich fange nicht an zu zittern, spielt überhaupt gar keine Rolle, weil ich stehe da fest in meinen Überzeugungen. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt wäre, wenn ich jetzt jeden Tag fappen würde, dann würde mir wahrscheinlich viel von dieser Möglichkeit einfach fehlen. Das hängt auch damit zusammen. Und deswegen jetzt nochmal zum Abschluss. Könnt ihr alles mal nachgoogeln, was ich hier sage. Da werdet ihr interessante Dinge finden. Auch andere YouTuber haben wirklich interessante Dinge. Ich gucke ja auch gerne YouTube. Es gibt tolle Content-Producer. Also die Tiefe und Breite von YouTube ist ja wirklich ein Wunder an Informationen. Könnt ihr selber mal gucken. Es gibt tolle Leute, die das toll aufgearbeitet haben. Ich wollte hier nur mal meine Meinung einfach mal zum Besten geben. Und deswegen ist es beispielsweise bei Sportlern ja auch so, dass der Fußballtrainer sagt, die sollen auf gar keinen Fall jetzt hier vor so einem großen Länderspiel oder vor einer WM, da sollen die Freundinnen wegbleiben, die sollen nicht auf den rumspringen. Soll nicht sein, weil es senkt, wie gesagt, den Testosteronspiegel, ist der Testosteronspiegel gesenkt, ist seine Durchsetzungsfähigkeit, seine Ambitioniertheit auch gesenkt, dass er jetzt der Goalgetter ist und er will jetzt dieses Tor, weil, wie gesagt, weniger Testosteron, weniger Ambition. Das kann man sich einfach so merken. Oder auch der Boxer beispielsweise, der soll nicht noch die Nacht vor dem Kampf, soll der nicht noch mal zweimal zum O kommen mit seiner Freundin. Das soll nicht sein. Der soll am besten eine Woche oder zwei Wochen vorher auf gar keinen Fall mehr irgendwie mit seiner Freundin da zum O gekommen sein, damit er wirklich durchzieht, damit er sich durchsetzen kann. Und deswegen beispielsweise ist ja der schwächste Punkt, ich habe immer auch spaßeshalber, weil ich ja selber viel geraucht habe, das jetzt nicht mehr tue und merke, wie toll ich durchatmen kann und wie weit ich laufen kann und was, ich werde gar nicht mehr müde. Als ich noch geraucht habe und gejoggt bin, habe ich wirklich gemerkt, ja, das ist schrecklich. Also man läuft gegen seine eigene Lunge und wie man gegen dieses eigene Elend, diesen Sauerstoffmangel anläuft. Und jetzt, ich laufe und ich bin gar nicht mehr kaputt zu kriegen. Deswegen habe ich spaßhalber mal gesagt, wie besiegt man einen Raucher in einer Auseinandersetzung? Lauf 20 Sekunden vor ihm weg, dann dreh dich um und gib ihm richtig. Weil was will er noch machen? Da kriege ich schon keine Luft mehr. So, das habe ich nur mal so für mich mal so spaßeshalber festgestellt. Und wie gesagt, deswegen ist es für den Mann wirklich essentiell, seinen Testosteronspiegel oben zu halten. Im positiven Sinne, um eine positive Durchsetzungsfähigkeit in dieser Welt zu haben und positiv ambitioniert zu sein. Ja, Männer, das ist meine Meinung dazu. Wie gesagt, informiert euch da auch weiter. Es gibt auch noch weitere wissenschaftlich fundierte Geschichten. Aber ich glaube, das reicht erstmal, um da einen ersten Einblick zu haben, um euch zu zeigen, okay, so läuft das Ganze. Ach so, und das möchte ich auch nicht vergessen. Ich habe auch einem 16-jährigen Freund von mir, mit dem zocken wir abends auch manchmal ein bisschen PUBG, so zur Entspannung. Ich habe ihm auch den Tipp gegeben, weil diese jungen Männer, die haben ja einen hohen Drive dazu, dass sie sagen, okay, PMO ist bei mir eine wichtige Sache. Das ist ja auch die rutschen da ja rein, so in dieses Belohnungssystem und triggern das natürlich immer weiter und irgendwann sind sie da drin gefangen. Und deswegen kann ich jedem jungen Mann raten, lass das. Also wenn du dem Drang nachgeben musst, dann einmal die Woche oder besser alle 2 Wochen. Wirklich, besser alle 2 Wochen, damit man seinem eigenen körperlichen Aufbau nicht im Wege steht. Weil das ist das, was dir früher, später dann, wenn man dann ausgewachsen ist, 25, 26, 27, das ist das, was dann den Erfolg in der Realität ausmacht. Dass man die Schultern hat, die Brustmuskeln hat, den Bizeps hat, das spielt halt alles mit rein. Die Optik spielt halt mit rein und das ist mit der Optik verbunden. Und wenn der junge Mann sich jetzt regelmäßig erlöst, indem er zum O kommt, weil er jeden Tag PMO macht, dann führt das natürlich dazu, dass er nicht diesen gleichen Aufbau hat, dass er mehr Fett einlagert, dass er mehr zu Hause zockt und wie gesagt, ihr versteht, was ich meine. Und deswegen habe ich einem 16-jährigen Freund von mir den gleichen Tipp gegeben und habe ihm gesagt, für deine Entwicklung, er guckt auch meine Videos, also ich weiß, dass du es jetzt siehst, deswegen bleib den 2 Wochen am besten treu, da hast du mehr von. Und dann habe ich ihn mal lange Zeit nicht gehört. Und dann habe ich gemerkt, seine Stimme ist richtig tief geworden, richtig maskulin. Und vorher war immer so, wie so kleine Jungs halt reden. Oh, Entschuldigung, Kimi, keine hohen Stimmen, das wollen wir nicht. Schlaf weiter, du großer Bär. Jetzt habe ich gerade so eine hohe Stimme gemacht, das ist so wach geworden und fragt sich, was hier los ist. Alles gut, mein Bär. Jedenfalls, er hatte eine richtig schöne, tiefe, maskuline Stimme. Und ich sage, na, du hältst dich wohl an meine Regeln. Ne? Ja, also Männer. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wieder auf eure Kommentare und eure Meinung dazu. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, lasst mir weitere Abos da und bis morgen. Tschüss.